Ja, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegiatinnen und Kollegiaten, ich begrüße Sie zum Wahlhearing 2006 am Berlin-Kolleg. Eingeladen waren Vertreter der 5 großen Berliner Parteien. 4 haben immerhin den Weg zu uns schon geschafft. Wir hoffen, Frau Hänisch kennt den Weg und wird den Weg in die Aula auch noch finden. Diese Veranstaltung geht zurück auf eine Initiative unserer GKV, also der Kollegiatenschaft. Die Kollegiatenschaft, vertreten durch die GKV, hat auch weitgehend die Organisation und die Vorbereitung dieser Veranstaltung übernommen. Das war viel Arbeit und dafür danke ich Ihnen in unserem allen Namen. Die Leitung der Veranstaltung übernimmt Herr Schmitz. An seiner Seite werden sitzen Frau Lange, die wartet noch auf Frau Hänisch, und Herr Freibier. Wir. Den Kasten gibt es nachher auch noch, ne? Wir werden die Veranstaltung beenden gegen 14 Uhr. Das heißt, Sie brauchen gar keine Bedenken zu haben. Der letzte Unterrichtsblock kann auf jeden Fall noch gut stattfinden. So, also wir sind ja eine Bildungsanstalt. Ich hoffe, dass wir heute alle hier etwas lernen und dass wir dann am 17. September genau wissen, wen wir wählen und warum. Dann wünsche ich uns allen noch eine lebhafte und faire Diskussion und gebe das Wort weiter an Herrn Schmitz. Ja, ich will kurz die Teilnehmer der Diskussion vorstellen. Links von mir Franziska Lange, die jetzt eingetroffen ist. Rechts der schon genannte Terenz Freibier. Und unsere Gäste, auf der rechten Seite zunächst einmal Frau Sibyl Klotz. Sie ist hier für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist die Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus. An ihrer Seite Frau Dr. Kabisch. Frau Dr. Kabisch ist parteilos. Sie tritt für die CDU im Kompetenzteam an und würde gerne Bildungssenatorin. Senatorin werden. Und rechts davon haben wir Herrn Thiel von der FDP. Herr Thiel ist der Leiter, der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Technik, wenn ich richtig informiert bin, im Abgeordnetenhaus in Berlin. Links haben wir den Herrn Lederer von der PDS.